In der Demokratischen Volksrepublik Korea gab es eine Veranstaltung zum Tag des AFC-Frauenfußballs, 8. März. Daran beteiligten sich die Trainerinnen und Lehrerinnen mehrerer Sportclubs und Sportschulen der Jugendlichen und der Internationalen Fußballschule Pyongyang sowie die verdienstvollen Fußballspielerinnen der TVRK. Auf der Veranstaltung sahen sie sich eine Videoaufnahme der Spiele des FIFA-Frauen-Weltcups unter 17 2016 an. Im Anschluss daran trieben die Teilnehmerinnen in zwei Mannschaften geteilt das Fußballspiel und verbrachten fröhliche Stunden.